Okay, das war der klassische Fall. Sie hören, dass Sie nichts hören, aber mal halt weiter einfach mit Toni Hironaka bei der Dragstore Mix Mission 08. We'll be right back. Thank you. I'm gonna go get some more.